Liebe stirbt nie. Am Anfang, als ich eins liebte, da war es mir im wirklichen Leben total mehr von Liebe umwoben. Ich konnte es richtig spüren, wie sanft in mich durchdrang. Kein Zweifel hat mich da rausgebracht, mich in diese umwobene Zucht zu setzen. Keiner weiß, ist das ein Leben ohne Zwang. Es ging mir so gut, dass ich beschloss, mein Leben zu geben. Meine heißgeliebte Frau zu finden, die mit mir durch das Reich zu wandern. Je mehr ich danach denke, desto stärker wuchs das Vertrauen zu mir selbst. Ich verließ mich, in die Schluchten meines Wandes zu treten. Die Abseits stand in ihrem hohen Rat. Als ich sie sah, meine heißgeliebte Braut, erfuhr ich, dass dies der Anfang von der großen Liebe war. Dies ist der Beginn meiner zahlreichen Bewunderung, die Liebe niemals stirbt, zu meinem Herz entflammten Frauen, die zu mir gehören. Ich wünschte, es wäre anders gelaufen, doch mein Leben ging fortan in den Tod. Meine heißgeliebte Frau ist die Liebe, die ich hab, die bei mir ist, nannte ich Nina. Das vergesse ich nie, bis an zwischen uns war. Dies ist mein erstes ersehntes Leben zu den Frauen, das eines Tages zwischen uns wieder vereint werden. Die Macht, die in uns ruht, hat Wunder bewirkt, dass ich nicht starb. Meine Liebe wuchs immer mehr, bis das Ende vollbracht ist, die ich einst mit meiner heißgeliebten Frau Nina lebte, bis ans jetzige Leben. Die Liebe goss in Strömen, sodass alles ins Reine hineinfloss, zu den herzentflammten Frauen meiner Frauen, Jehova, Nina, Theo und die zahlreichen Frauen. Ich war gefesselt, dieses Ende von diesem Lied zu besiegeln, in mein Herz zu legen und in meinen Gedanken zu beleuchten, auf neue zu lieben, meine überaus zahlreichen Frauen. Es ist die erste Liebe, die nie stirbt, die Vollendung meiner Träume ist jetzt besiegelt, im ewigen Dasein ein Leben mit meiner herzfreien Frauen und mir. Darum sag ich euch, es wird der Tag kommen, wo ihr spürt die Liebe, die euch zu euch kommt, wie es einst bei mir war. Es scheint so, als wären wir in lebendigem Heiland gelandet, denn ich bin Michel, die Maria Viandoni van Papino, die euch das sagt. Ich bin die Liebe, die die Liebe hat. Ich sind nur meine herzflammten Frauen, die zu mir gehören. Der Sieg umgab mich in Hülle und Fülle, und das ist der Anfang. Ich sind in diesem Leben durch ganzen Reis, und dies ist das Ende für ihr Dasein meines Gegners, die in Wirklichkeit nur lauter Männer waren. Ich vergesse es nie, wie sie einst mich quälten. Es vergossen viel Blut, als ich allein stand, um dies zu vollenden. Ich bin die Heilig gesprochen, wird ein heiliger Geist als Mensch, so nenne ich mich und so bin ich ein Menschengott, die überaus weiß, was in der Welt und überall passiert. Wir sehen uns, bis auf bald.